du weißt Bescheid. Du packst es so wie das Set, die beste Sets hat weit und weit. Und das du gibst es nicht, ich Papa, Papa, ich kann nicht mehr wissen, wo du bist, aus dem Weg, bis ich gestern war. Komm, was du siehst, du klappst und hatte es vor, kann man mir sehen, hatte es vor, woran mit, weil Gucci geht nur für Papier, ab und ja, das Problem ist, es sind also alle Jungs, die sind nicht voll und ein Still, doch es kommt ja so, sein Gott ist gleich, ich bin an dich, euch jeder geht in Grenz und der Gott hängt dir viel, die Karte, du bist alles, du bist jeder, du bist jung, du bist jung, genau, geht nicht mehr, nicht so viel, was ja toll ist, ist geil, und ich kriege sie in die Grund, das denken kann, wenn du in die Hand, du bist vor der Shit, den ihm. We'll be right back. Thumbs up.